Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Tatverdächtiger im Fall Judith T. überführt, Gasleitung durch Bagger beschädigt und Liebenau reist nach Duderstadt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ein 48-jähriger Patient des Maßregelvollzugs aus Bad Reburg soll während eines Freigangs im vergangenen September die 23-jährige Judith T. getötet haben. Das teilte Sozialministerin Cornelia Rundt heute Vormittag im Niedersächsischen Landtag mit. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Beim Amtsgericht Verden ist inzwischen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Im Januar 2013 war er wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Wegen seiner Alkoholsucht kam er in den Maßregelvollzug. Seit Ende 2014 durfte er diese auch unbegleitet immer wieder verlassen. Judith T. war am 12. September 2015 das letzte Mal lebend gesehen und am 20. September von einem Familienangehörigen im Kloster Bad Lockum tot aufgefunden worden. In einer Flüchtlingswohnung in Wietzen herrschen chaotische Zustände. Circa 40 Flüchtlinge teilen sich eine kleine Unterkunft in einer Gaststätte mit zum Beispiel nur einer Küchenzeile und fehlenden Brandschutzvorkehrungen. Eine geordnete Reinigung der Unterkunft gibt es ebenfalls nicht. Einige der Flüchtlinge versuchen bereits an anderen Orten zu übernachten. Die Unterkunft in der Makloer Samtgemeinde gilt als dezentral. Hilfe von der dortigen Verwaltung blieb auch nach Nachfrage der Flüchtlinge aus. Der Landkreis Nienburg beurteilt die Wietzener Unterkunft als verbesserungswürdig, so Pressesprecher Thorsten Rötschke. Also es ist ja klar, dass der Druck in den Samtgemeinden vor Ort größer wird, die Flüchtlinge unterzubringen und von daher die Kommune auch vor große Herausforderungen stellt. Die konkrete Situation da in Wietzen, die betrachten wir natürlich als verbesserungswürdig. Also der Landkreis hat deutlich andere Vorstellungen davon, unter welchen Bedingungen die Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Aber wir setzen darauf, dass die Samtgemeinde als unterbringende Kommune da nachbessern wird und sind auch an die Kommunen herangetreten, um sich der Sache da anzunehmen. Die Feuerwehr Nienburg ist am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in die Ziegelkampfstraße in Nienburg gerufen worden. Auf der Baustelle des IGS-Neubaus wurde bei Erdarbeiten eine Gasleitung durch einen Bagger getroffen. Aus der unter Druck stehenden Leitung strömte laut zischend das Gas. Die Stadtwerke konnten die Leitung schnell abklemmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften vor dem Abrücken vergeblich den ganzen Bereich nach Restgas. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau reist am 21. Spieltag der Handballverbandsliga nach Duderstadt. Der TV Jahn ist momentan Tabellendritter, spielte zuletzt gegen Spitzenreiter Plesse unentschieden. Die Liebenauer sind aktuell auf Rang 5 zu finden und spielen die beste Saison seit einigen Jahren. Dennoch wird es für Trainer Carsten Thomas und seine Jungs keine leichte Herausforderung. Ich denke, das wird schwer. Das ist ja so ein bisschen der Größte der Liga da. Die haben ja im Laufe der Saison immer noch mal wieder nachgelegt, wenn es nicht so gut lief. Und da hängen die Trauben dann schon sehr hoch für uns in der Stadt. Da spielt halt Geld schon mal keine Rolle. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren da hin und haben nichts zu verlieren. Die haben immer viele Zuschauer, immer 400-500 Zuschauer. Uns kann nichts passieren. Wir können da ganz entspannt rangehen. Beginn der Partie ist Samstagabend um 17.30 Uhr in Duderstadt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.